Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 635 am Abgrund. Oh, dunkler Titel, aber es geht um was Schönes, nämlich das Motorola Edge 30. Später werde ich das erwähnen noch. Ich habe diese Woche wieder in der Community Nachrichten gesehen, und zwar schreibt Alexander: Ich habe vor einigen Wochen mal berichtet, dass auf YouTube Music neue Musik nicht mehr erscheint. Dies muss ich nun zurücknehmen. Wenn ich mich auslogge, sehe ich, dass die neuen Alben durchaus in YouTube Music vorhanden sind. Nur in meinem Konto werden sie nicht angezeigt. Grund ist vermutlich, dass ich mein Abo schon vor Jahren über Russland abgeschlossen habe und seitdem in Rubel abgerechnet wird. Ja. Gut, es geht noch weiter, aber ich höre jetzt mal an dieser Stelle auf. Und zwar, das ist mir eigentlich klar. Also mich wundert es eigentlich, dass es überhaupt noch irgendwie funktioniert, dass es überhaupt noch abgerechnet wird. Ich habe gemeint, dass auch Google die Geschäfte eigentlich eingestellt hätte. Ja, weiß ich es gar nicht, ist komisch. Also bei Spotify geht, glaube ich, gar nichts mehr, wenn ich das richtig weiß. Ja, also da kann man auch nichts mehr bezahlen und so. Aber wie auch immer, gut, wundert mich da nicht, weil wenn eben der Dienst nicht allgemein schon gekappt wurde, dann denke ich, dass halt da einige Rechteinhaber das nicht mehr möchten, dass dort die Musik verfügbar ist. Und deswegen wundert es mich das nicht. Dann am Schluss steht noch: Ich werde wohl mein Abo-Kündigung über Indien neu abschließen. Also ich weiß nicht, ob du da nicht später vom Regen in die Traufe kommst, ja? Weil im Moment, so schreibt Nachtzug jedenfalls, der offenbar mit oder zumindest mal indischer Zugang hat, dass es anscheinend momentan noch okay ist, ja, also mal so grob zusammengefasst. Schön finde ich allerdings noch den letzten Satz, komme ich aber gleich nochmal dazu. Aber ich meine, jetzt muss man aufpassen, ne? Also wir sind hier jetzt gerade ein bisschen, ne? Scholz hat es schon gesagt, Zeitenwende. Die BRICS-Staaten, ja, das ist eben ein Zusammenschluss von verschiedenen, also Brasilien, Russland, Indien, ja, China und, ach Gott, wer war denn der andere nochmal? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich wäre mal vorsichtig. Momentan ist zwar mit Indien noch alles okay, also zumindest mal mit den Geschäftsbeziehungen, aber dafür ist in der indischen Politik ja auch umgedreht oft so, dass zum Beispiel Sachen verboten werden, aus Copyright-Gründen, in Indien, also nicht von unserer Seite aus, ja, durch Sanktionen, sondern von indischer Seite aus durch Verbote, ja, also da gibt es ja gerade momentan so eine Schlacht, die hatten sich auch vor kurzem mal mit YouTube angelegt, wo dann alles Mögliche gesperrt wurde, also Video, ja, und da hat man sich offenbar wieder geeinigt. Aber da gibt es, also die machen gerade Rundumschläge, ja. Da würde ich auch nicht so sicher sein, dass da, sagen wir mal, alle Titel verfügbar sind, die jetzt zum Beispiel bei uns verfügbar sind, ja. Also es ist ein bisschen schwierig. Sicher, es sind auch bei uns einige Titel aus Copyright-Gründen nicht vorhanden, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wobei ich da keine Infos habe, ist nur so eine Ahnung, ja. Aber interessant ist, und das würde natürlich für das indische Abo sprechen, ne? Der Nachtzug schreibt da am Schluss, ne? Und als Bonus bekommt man Bollywood-Hitlisten. Also, ich meine, das ist natürlich das wirklich Geniale, und hey, Moment, es ist nicht sarkastisch gemeint. Ich liebe Bollywood-Sachen. Ja, also, ne, aufpassen. Ganz ernst, ich bin froh, dass bei Amazon Music genug Bollywood-Music drin ist, denn neben J-Pop, also japanischer Pop und japanische Anime Music höre ich natürlich auch Bollywood, ganz klar. Ja, was ich nicht höre, ist so, ja, den anderen Kram, den man so cool findet bei uns. Ich weiß, ich bin im falschen Land. Ich weiß es, ja. Ich muss unbedingt nach Japan. Also, muss unbedingt wieder nach Japan. Es geht nicht anders da. Ja. Gonasai gozaimasu. Aber so ist nun mal die Geschichte. Ich bin einfach irgendwie nicht kompatibel hier. Ja. So, also Thema mit YouTube Music klargestellt, erledigt, drüber gesprochen, fertig, yay, okay, das war's dann beim. Nein, das war's natürlich nicht, jetzt geht's richtig los, nämlich mit den News. Eine Google-Kritikerin, die Meredith Whittaker. Wow, ne? Ich meine, das ist ja ein Titel, ne? Google-Kritikerin. Gibt's nicht viele. Oder doch? Ja, genau deswegen. Also, irgendwie ist das ein bisschen komisch. Naja, okay, was soll's. Jedenfalls wird Präsidentin von Signal. Was will man damit wohl suggerieren? Dass jemand Präsidentin von Signal wird, die Google hasst. Yeah. Mir egal. Solange es für Android weiterhin Signal gibt, ist mir das egal. Nichts deutet darauf hin, dass es nicht so sein wird. Ganz im Gegenteil. Sie macht jedenfalls klar, dass die hohen Kosten zum Betrieb von Signal irgendwo herkommen müssen. Und dass sie nicht die gesammelten Daten der Benutzer und Benutzerinnen, muss man das jetzt sagen, okay, also der BenutzerInnen, ja, dass die irgendwie verkauft werden oder damit Geschäfte gemacht wird. Ja, so. Nur das Geld muss reinkommen und deswegen hofft sie, dass sie das über Spenden finanzieren kann, diesen Service. Jetzt ist die Frage, jetzt haben natürlich viele spekuliert, also das wird dazu führen, dass doch die Daten verkauft werden am Schluss, weil natürlich die Spenden nicht ausreichen werden. Tja, da gibt es nur ein Problem. Signal sammelt keine Daten. Ende der Durchsage. So, also. Kein Geschäftsmodell für Signal. Spenden, ja, ich würde sagen, das klappt auch schon bei vielen Projekten, warum auch nicht bei Signal. Signal ist ja von Grund auf so ausgelegt, dass eben datensparsam ist, dass es eben sicher sein soll vor dem Ausspionieren. Konsequente Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Viel ist da nicht zu holen an Daten. Und von daher ist es aber auch ein Projekt, das eben für solch eine Spenden ja, Finanzierung vielleicht ganz gut passt. Denn das sind genau die Nutzer, die Signal nutzen, die eben auch bereit wären, denke ich, etwas zu spenden. Warum geht es nicht mit monatlichen Beiträgen? Jetzt höre ich schon gleich wieder, ja, aber dann muss man monatlich was bezahlen dafür und dann ist es okay. Dann kann man auch sicher sein, dass nicht mit den Daten bezahlt wird. Es ist natürlich Mumpitz, weil wenn man hier einen Vertrag abschließt, ein Abo abschließt, dann sind natürlich gleich schon mal mehr Daten, ja, zugänglich. Also, ja, ich sag nur, wer da dann, was das ist, ein Kreditkartendaten preisgibt oder sonst irgendwas, ja, das ist ja klar. Könnt ihr euch vorstellen, da werden erst recht Daten übermittelt. Aber darum geht es auch nicht. Es geht einfach um einen anderen Faktor, nämlich es gibt halt Leute, die mit einem in Kontakt treten möchten, die aber vielleicht nicht ganz so überzeugt sind davon, dass das wirklich sinnvoll ist. Und so, ne? Also was heißt schon Schutz und Privatsphäre und hin und her. Ich habe eh WhatsApp, ne? Da pfeift man sowieso auf alles, wenn man sowas benutzt, ne? Und die Leute, die werden natürlich einen Teufel tun, für eine App zu bezahlen, die sie jetzt vielleicht wegen ein paar Leute benutzen, die Signal haben. Ich meine, Signal hat einen großen Aufwind bekommen. Ich habe das gesehen. Kennt jemand, der hat auf einmal. Nach diesem Vorfall damals mit WhatsApp haben die auf einmal unglaublich viele Kontakte bei Signal Und jetzt das erste Mal vor kurzem gesehen, dass jetzt auch sogar betriebsinterne Kommunikation von einer Firma, die bisher immer alles über WhatsApp gemacht hat, jetzt auf einmal ist es erforderlich, dass man auch Signal installiert. Yay. Ne? Also langsam tut sich was dahingehend bei Signal. Aber ist es klar, nicht jeder, der Signal eben installiert, wäre bereit dafür zu bezahlen, weil es oftmals solche, naja, in Anführungszeichen Zwangsinstallationen sind, ne, um eben mit jemandem in Kontakt zu bleiben beispielsweise. Und solange das auch kostenlos ist, dann hat man auch keine Ausrede zu sagen, ja, also nee, ich installiere diese App nicht. Warum? Ja, wenn, also dann muss man das auch nicht unbedingt weiter erklären, sondern sagen, okay, dann war's das, ja, dann kannst du mich ja anrufen, fertig. Da muss man halt rigoros und hart bleiben. Ne? Also definitiv, sonst landet man immer wieder bei solchen Apps wie WhatsApp. Ja, die schlimmste Seuche meiner Meinung nach überhaupt. Und naja, okay, lassen wir das schon. Komme ich wieder hier in so einen negativen Redefluss rein. Jedenfalls die Hemmschwelle ist zu hoch und da kann man auch nicht mehr jemand dazu bringen, ja, jetzt installierte das Signal, ist ja nicht so schlimm, dann kann ich wenigstens mit dir chatten und alles ist in Ordnung, ja. Und da macht man das eben. Aber wenn dann jemand zum Beispiel was ist, und wenn es auch nur 1 € pro Monat ist, nein, das geht nicht, kann man gleich vergessen. Ja, also von daher, nein, ist gut, wenn das vom Teller ist, ja, oder was sagt man da, vom Tisch ist, vom Teller. Meine, ich habe Hunger, glaube ich, ja, das wird sein. Also vom Tisch ist, ja, sonst hat man eben hier ein großes Problem. Und ich denke, das mit dem Spenden ist okay so, wenn jemand, naja, sagen wir mal, wenn jemand dann das Signal benutzt, und ich weiß, der würde das normalerweise nicht nutzen und spendet nicht, dann kann man auch gern mal 1 € mehr spenden. Ja, es ist ja nicht ganz so schlimm. Wenn ich denke, für was wir alles mal 1 € einfach so leichtfertig ausgeben, dann kann man das sicherlich auch mal für eine absolut gute Messaging-App tun. Ich würde zwar auch Laien spenden, aber die finanzieren sich anders da mit Sticker und Emojis Verkauf. Und da habe ich auch schon kräftig reingehauen. Ne? Also ich habe wunderhübsche Pikachu-Sticker gekauft. Ne? Original, lizenziert von The Pokémon Company. Ja, gibt es in Massen original lizenziertes Material. Und damit verdienen die halt ihr Geld. Okay. Gut, also je nachdem, was da diese Meredith Whittaker hier noch in der Hinterhand hat, sieht wohl so aus, als ob das dann sich weiter von Spenden finanziert, was eigentlich ganz okay ist. So, Leute, und ich sag schon mal eins heute. Später werde ich noch eine andere Nachricht haben. Ja. Aber ich kann nur eins sagen. Huawei ist zurück. So sieht's aus. In einem Bereich auf jeden Fall, nämlich bei der Satellitenkommunikation. Der erste Telefonhersteller, der es ermöglicht, mit seinen Geräten Nachrichten zu schreiben über Satelliten, ist Huawei. Sie haben es getan, nicht schlecht, und zwar mit dem Mate 50. Und damit kann man kurze Texte, ja, und bestimmte Navigationsfunktionen über Satelliten verschicken. So sieht es aus. Das ist meiner Meinung nach sehr interessant und löst eine ganze Menge Probleme. Ich hoffe, dass das auch bei uns bald verfügbar ist von mehreren Anbietern. Denn ich war gerade vor ein paar Tagen wieder mal, ne, im Wald unterwegs. Und ich muss sagen, ich war so sauer. Ich war richtig böse, dass wir im Jahr 2022 noch so viele tote Flecken haben, wo kein Empfang ist. Ich bin mir vorgekommen, wie im Technikentwicklungsland, ja, also negativen Sinn, ja. So richtig, ich fühle mich so wie im dritte Weltland der Technik, ja. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ist mir auch vollkommen egal, ob das jetzt daran liegt, dass, naja, im Wald sind ja wenig Leute, also haben die Firmen auch wenig Interesse wegen den hohen Kosten. Oder, nee, geht nicht, weil man dann keine Standortgenehmigung. Ist mir vollkommen egal. Sowas ist verrückt. Das ist verrückt. Ja. Also, das ist etwas, was ich so nicht kapieren kann. Ja. Wenn man da mal überlegt, andere fortschrittliche Länder, da kann man in Tiefgaragen telefonieren, da kann man überall telefonieren. Wenn es da ein Problem gibt, dann werden halt Sendemasten gestellt oder Sender, kleine Sender, große Sender, die eben das dann ermöglichen. Ja, ich habe mal gelesen, den Häuserschluchten von in New York gab es Probleme, ja, mit dem Netzempfang, ganz klar, weil die Hochhäuser halt alles abschirmen. Ja. Okay, dann hat man halt viele kleine Stationen an Hochhäuser gebastelt und siehe da, jetzt kann man wieder telefonieren. Unglaublich, so muss das funktionieren. Und da gibt es keine Ausrede dafür. Wie gesagt, am 2022, da will ich überall telefonieren, egal ob auf dem Lokus, im Wald oder in der Tiefgarage. Es muss funktionieren. Ich brauche Netzverbindung. Ende. Weil mittlerweile ist es nicht nur telefonieren, es sind wichtige, sehr wichtige Informationen, die man eben braucht. Auf Geräte verlässt man sich heutzutage und dann braucht man eben auch eine Netzverbindung dazu. Das ist nun mal so. Oh. Und deswegen wäre natürlich hier eine Verbindung mit den Satelliten besonders gut, denn zumindest dann, wenn man im Freien ist, im Wald und keine Netzabdeckung hat, kann man trotzdem noch Nachrichten empfangen und senden über diese Satelliten und das ist meiner Meinung nach cool. Noch cooler finde ich, dass es mit einem Gerät funktioniert, das bereits auf dem Markt ist. Ja? Das heißt also, dass es möglich ist, bestimmte Geräte auch nachträglich mit diesem Empfang zu segnen per Software. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine spezielle Hardware-Technologie ist, die im Huawei Mate 50 integriert ist, oder ob das nur eine Softwarelösung ist. Aber es funktioniert. Huawei wird später nochmal erwähnt, aber ich mache erstmal weiter. Sehr erfreulich, ja, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben heute Smartphones für alles Mögliche und deswegen ist auch wichtig, dass wir Netzabdeckung haben. Wichtig zum Beispiel auch, wenn wir unterwegs sind und mit dem Auto navigieren, ja, beziehungsweise mit dem Smartphone navigieren, für Auto zu fahren, ja. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verbessert, Google Maps. Wobei, ja, die Genauigkeit mit dem Kartenmaterial, da müssen wir nochmal mit Google sprechen, ne, in Deutschland, definitiv. Also das sind einige Sachen, die schon seit Jahren geändert wurden, zum Beispiel Streckenverläufe, die immer noch nicht eingetragen sind bei Google Maps und deswegen manchmal falsche Routen herausspuckt. Aber das ist relativ selten, das muss man auch sagen. Ist mir jetzt nur mal aufgefallen eben. Ne? Ist aber extrem selten. Aber jetzt hat Google noch eine andere Funktion hinzugefügt. In den USA war das jetzt schon einige Zeit verfügbar. Und zwar kann man jetzt nach Verbrauch fahren. Das heißt, öko-freundlich fahren, ja. Dafür werden Strecken jetzt speziell herausgesucht und die kann man dann tatsächlich auswählen, beziehungsweise sind vorausgewählt in der Einstellung. Und jetzt denkt ihr, ja, Moment mal, die wissen ja gar nicht, mit was für einem Auto ich fahre. Also ist das unter Umständen genau falsch. Richtig. Denn zum Beispiel, wer ein Elektroauto fährt, kann ganz andere Strecken kostengünstig fahren, beziehungsweise, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht, nicht kostengünstig, sondern energiegünstig, das heißt verbrauchsgünstig fahren, ja, und Leute, die zum Beispiel einen Diesel haben, die müssen eine ganz andere Strecke fahren, um möglichst energiesparend dorthin zu gelangen. Und deswegen kann man jetzt in Google Maps, also bei mir ist es schon drin, wenn nicht, müsstet ihr mit dem nächsten Update das auch bekommen. Ja, ist jetzt offiziell. Könnt ihr jetzt auswählen, was für ein Fahrzeug ihr habt. Zur Auswahl stehen Diesel, Benzin, elektrisch oder Hybrid. So, ich habe momentan noch ein Hybrid, also wähle ich das aus. Und der Unterschied ist natürlich extrem. Für mich sind zum Beispiel die spritsparendsten Routen, also die ökologisch freundlichsten Routen, die, wo man mittelschnell fährt. Es spielt dabei keine Rolle, ob ich oft anhalten muss und wieder Gas geben muss. Das ist nämlich genau die Domäne von einem Hybrid. Das heißt, innerorts und so Landstraßen und so weiter, da glänzt der Hybrid da. Also da habe ich Werte, das kann ich euch gar nicht sagen. Das würdet ihr nicht glauben. Ja, ich sage es trotzdem. Ja, letzt auch geschafft. 2,8 Liter auf 100 Kilometer mit einem riesigen Auto, ja, Prius 4. Ja, also ist wirklich gut. Angegeben ist er übrigens mit 3,8, also ein Liter weniger als angegeben ist. So viel zum Thema, ne, mit den Falschangaben von den Herstellern. Ja, die sind falsch, nämlich bei mir halt in die andere Richtung falsch. Genau. Aber das geht natürlich nicht immer. Ja, also wenn ich zum Beispiel mit Autobahn fahre, bei 110 schaffe ich das ungefähr so diese Werte einzuhalten. 3,8, 3,9, 4,0 um diesen Dreh herum. Nur 20 Stundenkilometer schneller, 130, und die Werte sind nicht mehr zu halten. Ja, durch den hohen Luftwiderstand, ganz klar, werden dann die Werte deutlich schlechter, und dann kann ich auch über 5,5 Liter mal kommen. Ja, ganz klar. Bleifuß auf der Autobahn, braucht man gar nicht drüber zu sprechen. Da kann man auch ein Hybrid zu Höchstleistungen bringen. Ja, aber genau da setzt es eben ein, die Rechnung, wo ist die Strecke am günstigsten. Wenn ich über die Autobahn fahre beispielsweise, dieselbe Strecke, die ich auch auf Landstraße fahren könnte, ich kann wesentlich weiter fahren mit weniger Benzin auf der Landstraße als eben auf der Autobahn. Klar, es dauert zum Beispiel länger, das muss man natürlich auch mit einberechnen, wird ja auch angezeigt, aber zum Beispiel kann es dann eben passieren, dass eine Strecke, die eine Stunde 49 Minuten dauert, wie hier beim Beispiel mit 118 Kilometer, ja, eben ökofreundlich ist, ja, während eine schnellere Strecke, die nur eine Stunde 40 Minuten braucht, ja, aber dann eben trotzdem nicht so ökofreundlich ist und 26% mehr Sprit verbraucht. Ich habe zum Beispiel heute mal mehrere Routen ausgerechnet, ja, und auf einer Route habe ich sogar gesehen, 46% weniger Spritverbrauch, wenn ich statt über die Autobahn eine Strecke, die deutlich länger ist von der Kilometerzahl her, ja, als wenn ich diese nehme, die länger ist. Es ist unglaublich. So sieht es aus. Und das wird jetzt alles berechnet, oder braucht man eben sich hier keine Gedanken mehr zu machen und alles selbst manuell zu berücksichtigen, und dann bleibt doch eben die Unsicherheit, na, also ich weiß ja nicht, ob die Rechnung stimmt und so weiter. Hier wird mit einem ausgeklügelten Algorithmus das also berechnet, und da kann man dann ziemlich sicher sein, dass es zumindest in etwa stimmt. Natürlich mit dem elektrischen Auto muss man wiederum ganz andere Sachen berücksichtigen. Stop and Go ist da auch nicht so das Problem. Auch da haben die natürlich großer Vorteil. Da ist aber vielleicht auch die Geschwindigkeit noch ein großer Faktor, die da eben mit zusammenhängt. Aber auch da ist es ja besonders wichtig, dass man da zum Beispiel die eco-friendly, also die ökologisch freundlichste Route nimmt, aus dem einfachen Grund, das bedeutet weniger Energiebedarf. Das ist nämlich mit ökofreundlich gemeint. Man braucht weniger Energie, egal ob man jetzt Benzin verbraucht oder Strom verbraucht. Bei einem E-Auto heißt es aber dann auch, größere Reichweite. Und auch da ist es dann genau wieder so, diese, was man eigentlich denkt, das ist ein Widerspruch, eine längere Strecke, ja, ist im Endeffekt dann besser für den Stromverbrauch. Das heißt, man kommt dann weiter, insgesamt gesehen, obwohl die andere Strecke ja kürzer ist. Also nicht immer die kürzeste Strecke nehmen mit dem E-Auto, sondern die Strecke nehmen, die eben für das E-Auto am besten geeignet ist. Und dann kommt man weiter damit. Ja, so sieht es aus. Ich muss da eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen. Ladet euch die Google Maps App runter, die neueste Version, aktualisiert. Ich hoffe, ihr habt die neueste Aktualisierung bei euch schon im Play Store vorhanden. Das ist ja immer, mittlerweile wird ja alles hier mit diesen gestaffelten Aktualisierungen gemacht. Ja, von daher weiß ich nicht, ob ihr das Update auch schon seht. Und hier könnt ihr das dann auswählen, stellt dann das Auto ein, das ihr fährt, ja, Diesel, Benzin, Elektro oder Hybrid. Und dann zeigt euch Google die entsprechend beste Route für die Umwelt an. Und das ist dann eben auch die, wo ihr am wenigsten Benzin verbraucht, beziehungsweise wenigstens weniger Strom verbraucht. Cool. Bevor ihr euch noch den Kopf zermartert, ja, auch Steigungen, also Hügel, Berge, Verkehr, alles wird mit eingerechnet und auch eben die Geschwindigkeiten, alles wird mit eingerechnet, zusätzlich natürlich zu eurem Fahrzeug. So, es ist ja jetzt wieder mal so ein neues iPhone vorgestellt worden, ja. Und normalerweise, wisst ihr, geht mir das sonst wo vorbei. Ne? Aber diesmal musste ich mich mal zu Wort melden, weil Google hat ja schon des Öfteren jetzt drauf gedrängt, dass RCS von Apple integriert wird in iMessage. Und RCS ist auch so ein Messaging-Standard, der mir irgendwo vorbeigeht, ja. Also eigentlich genauso wie das iPhone. Aber die Reaktion von Tim Cook, die hier auf so einen Einwurf genannt wurde, hat sich, glaube ich, ein User oder sowas war da, der hat eben gesagt, man sollte doch jetzt endlich RCS einführen, damit es dir diesen Unterschied nicht mehr gibt mit Green Bubble und Blue Bubble und dass die sich auch gegenseitig Bilder und so weiter schicken können. Ja, also einfach den RCS-Standard integrieren, damit er und seine Mutter, hat er gesagt, ja, wieder richtig kommunizieren können über Messages. Und dann sagt dieser arrogante Typ, ja, das muss ich ganz mal deutlich sagen, also, ich würde es noch deutlicher gern sagen, aber man soll ja niemanden beleidigen, ne? Aber dieser arrogante Typ sagt dann tatsächlich, ja, dann kauf doch deiner Mutter ein iPhone, ne? So, also wie unterirdisch ist das? Ich meine, hat nichts damit zu tun, dass es unterirdisch ist für einen CEO von einem riesengroßen Unternehmen, dass der sowas sagt. Nee, das würde ich noch nicht mal, also wenn das jemand so zu mir so sagen wird, ja, dann hätte er ernsthaftes Problem, wenn er mir das ins Gesicht sagen wird. Also das ist das Allerletzte, das ist asozial, so zu reagieren, wenn ein Mensch eine Kritik anbringt, berechtigte Kritik. iMessage ist ein Haufen Dreck. Ein proprietärer Misthaufen. Noch schlimmer als RCS. Und RCS finde ich schon zum, ne? Aber dann so zu reagieren, so arrogant, was ein, also, ne? Also Punkt, Punkt, Punkt. Was ein Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Das kann nicht wahr sein. Und entsprechend waren dann auch die Reaktionen darauf empörend. Allerdings natürlich auch, wir wissen es ja schon, auf bestimmten Seiten, wie The Verge beispielsweise, ne, kommt dann so das So, der letzte Assi kommt dann hinterm Äppelstein hervorgekrabbelt, ne, und muss dann noch da weiter Salz in die Wunde streuen, ne. Aber ich bin richtig böse geworden. Und all diese Anstrengungen, die Apple in letzter Zeit gezeigt hat, wo ich gedacht habe, naja, okay, ja gut, Apple ist nicht meine Firma, aber ja, ich meine, es ist nicht mehr ganz so schlimm, ja, wenn man mal ein Apple-Produkt wieder kauft. Ja, ich habe sogar mal überlegt, ein Apple TV wieder zu kaufen oder Apple TV zu abonnieren auf einem Sony TV. Ja. Aber solche Sachen, solche Reaktionen von diesen ignoranten Menschen bei Apple, ja, die ignoranten User sind mir sowieso egal, ja, die, also, ne, ich meine, Idioten gibt's überall und zwar genug. Da braucht man sich nicht drüber aufzuregen. Das gibt's in jedem Bereich, ja, also diese Unterschichten-Community, die gibt's auch bei Apple, ja, und die braucht man auch gar nicht erst so zu ernst zu nehmen. Aber wenn jemand sowas von Apple sagt, so ein Spruch, ja, dann nehme ich das ernst. Und das zeigt mir, dass diese Firma in keinster Weise für mich geeignet ist. Mit so einer Firma möchte ich nichts zu tun haben, deren CEO so eine Einstellung zum Leben hat und zu anderen Usern und zu anderen Menschen. Das ist wirklich das Allerletzte. Und also ich finde keine Worte für das zu umschreiben, aber möglicherweise sollte er vielleicht mal nach Hause gehen, über sein Leben nachdenken und vielleicht kommt er dann am Schluss, dass er wirklich ein verbitterter alter Mann ist, der einfach nur in den Ruhestand gehen sollte. Nur mal so. Okay. Wie auch immer, damit habe ich erstmal das Thema abgehakt. Wie gesagt, RCS ist mir schnurzpiep egal. Ich will Line oder Signal. Alles andere ist für mich Müll. Aber ich toleriere es, bis auf iMessage. Weil Messaging-Systeme, das andere User diskriminiert, indem diese geoutet werden sozusagen und damit als Zielscheibe machen, das ist schlicht eine Form von Rassismus meiner Meinung nach. Und dass so etwas passiert im Jahr 2022, so eine Diskriminierung, und das auch noch akzeptiert wird von der Mehrheit der Benutzer, das ist einfach, ist für mich unverständlich. Und da müsste auch eine Regulierungsbehörde einschreiten. Ich meine aber auch gelesen zu haben, dass da eine Untersuchung bereits stattfindet, ob diese Unterscheidung zwischen Android-User und Apple-User bei iMessaging, ob das auch tatsächlich eine Diskriminierung ist. Gesetzlich weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, jetzt offenbar gerade in der Eruierung. Aber moralisch gesehen ist es allerunterste Schublade. Und deswegen lehne ich natürlich eine solche Firma mit solchem Gebaren vollumfänglich ab. Ich würde noch nicht mal eine Staubschutzhülle kaufen mehr von denen. Für Teufel, da kann ich nur noch auf den Boden spucken. Pff, Apple sucks. So, muss ich mal ganz klar mal wieder raushauen. So, Google zeigt Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch am 6. Oktober. Ja. Das ist jetzt raus. Das Erscheinungsdatum ist draußen. Und man darf einiges gespannt sein schon, was da von Google gezeigt wird. Aber naja, wir wissen ja schon, wie es aussieht, das Pixel 7 beispielsweise. Ja. Und es ist jetzt auch diese Woche bestätigt worden. Es ist sicher, also ob wir das nicht schon vor ein paar Wochen auch gewusst hätten. Ne? Aber der Tensor 2 wird tatsächlich in diesem Gerät drin sein. Tensor G2 heißt er übrigens. G2? G, wahrscheinlich für Google, keine Ahnung. So. Ja, die Farben sind enttäuschend, meiner Meinung nach. Ziemlich enttäuschend. Das Google Pixel 7 gibt es wieder in schöneren Farben, zumindest in einer schöneren Farbe, als das Google Pixel 7 Pro. Ich weiß auch nicht warum. Anscheinend ist das teure Gerät, darf nicht so schön sein. Deswegen gibt man dort immer die schlechten Designs, während die guten Designs beim Pixel 7 ist, also bei den kleineren. Beim Pixel 6 war es genauso. Das einzige Design, was mir da gefallen hätte, hat es gar nicht als 6 Pro gegeben. Wunderbar. Danke. Aber hier ist wieder ähnlich. Da gibt es eine Farbe, die würde mir sogar gefallen. Lemongrass nennt sich das. Und das ist genau das, was es nicht gibt. Stattdessen gibt es ein Hazel. Und was soll man dazu sagen? Will Google damit sagen, also ein Pixel 7 Pro ist nur was für Spießer und ein Pixel 7 normal ist dann eben für die coolen Leute oder für die normalen Leute, die eben nicht auf spießig machen? Oder wie? Ich verstehe es nicht. Okay. Zudem bei dem Hazel-Modell, der goldene Visor geht gar nicht bei mir. Gar nicht. Okay. Nur mal so. Also, das finde ich wieder schade. Aber ehrlich gesagt, das sind insgesamt gesehen natürlich nur Kleinigkeiten. Ob das jetzt, was für eine Farbe das jetzt hat, ja, wäre schön, wenn ich dieses Lemongrass auch beim Google Pixel 6 oder 7 Pro bekommen könnte. Aber na, was soll's, dann hole ich mir es halt in Weiß. Ja, langweilig weiß und mal mir hinten noch was drauf mit Antik-Tusche von Rohrer und Klingner oder Zeichentusche, die ist vegan und dann haben wir was. Ne? Dann haben wir schon ein Kunstwerk erschaffen, genau. Ja, das würde ich machen, weil ich habe die Schnauze voll von den immer langweiligen Geräten, die immer gleich aussehen. Dann tue ich es lieber als Kunstwerk verschönern mit eigener Hand. Genau. Aber ansonsten müssen wir warten, bis eben hier das dann letztendlich vorgestellt wird. Am 6. Oktober, wie gesagt, um 10 Uhr Eastern Time. 10 Uhr morgens Eastern Time. Habe ich jetzt keine Lust zu gucken. Müssen wir selbst mal gucken, was das bei uns ist dann. Da werdet ihr dann die Bekanntmachung sehen. Und da wird dann sicherlich auch noch einiges weiter ausgeplaudert werden, was denn hier an technischen Daten zur Verfügung steht. Cool, also das Google Pixel 7 ist nicht mehr so lange weg. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Mal sehen, ob das vielleicht ein Konkurrenzwert zu diesen Telefonen, die momentan auf dem Markt sind, die vielleicht nächstes Jahr, was heißt vielleicht die nächstes Jahr bei mir im Frühjahr anstehen. Da muss ich mich entscheiden. Und dann können wir mal gucken, ob das Google Pixel da vielleicht dabei ist. Ja, wenn das Display beim Google Pixel 7 groß genug ist, wird auch das in die Auswahl kommen, muss nicht immer das Pro sein. Mir geht es eigentlich hauptsächlich um die Displaygröße. Wenn das Display natürlich beim Pro größer ist, würde ich dann doch lieber das Pro bevorzugen. Oder dann eben eine andere Marke wiederum. Ja, also das ist bei mir halt so nicht so einfach. Aber bei wem ist es schon einfach, wenn man sich ein neues Smartphone holen will, dann ja, das Geld, je teurer es wird, desto genauer muss man schauen oder tut man automatisch schauen, was man denn bekommt für die Kohle. Und ich denke, das ist natürlich, man will das Beste haben für das Geld, ja, und so agiert man dann halt. Übrigens hätte ich das fast vergessen noch, ja, zu sagen, das muss ich ja gleich mal, das wäre eigentlich was für die Rios Wochensicht gewesen. Nächste Woche werde ich darüber sprechen, habe ich auch schon einiges ausprobiert. Ich mache mir hier gerade noch eine Notiz, so, wunderbar. Die Powerstation ist da. Ihr wisst ja, ich habe ja schon eine Solaranlage gekauft, zusammengestellt, Marke Eigenbau, ja, für meinen Server. Die läuft jetzt auch wieder wunderbar. Und ich wollte eine zweite haben für den Computer hier im Büro und eine zweite Solarzelle. Die Solarzelle ist noch nicht da, deswegen ist sie auch noch nicht vollumfänglich im Betrieb. Ja, aber die Powerstation ist da und was soll ich sagen? Ich habe volles Risiko gefahren und habe dann tatsächlich auch ausnahmsweise offenbar, ja, so wie es aussieht, mal Glück gehabt. Ja, ich klopfe mal auf Holz. Also was ich bisher getestet habe, war gut. Ist am Laden, wunderbar. Ich habe mir eine Powerstation von Ukitel geholt, Leute. Genau, Ukitel, der Handyhersteller, der hat nämlich auch Powerstations und deswegen hat mich das natürlich, weil ich ja schon längere Zeit denen ja Handys im Auge habe. Vielleicht wird es ja nächstes Jahr auch ein Ukitel, da habe ich ein Ukitel-Handy und eine Ukitel-Powerstation, wie cool, ne? Als ob das irgendeine Rolle spielen würde, aber egal. Auf jeden Fall, die Powerstation ist genial. Die hat 505 Wattstunden, ja, und hat mich über AliExpress, dort habe ich es bestellt, über Amazon brauchen wir jetzt gar nicht zu gucken, 100 Euro teurer und auch nicht lieferbar und so weiter und so weiter. Aber die auf AliExpress, Original Ukitel, 337 Euro habe ich dafür bezahlt und kam an, wunderbar, alles klar, super. 505 Wattstunden für 73 Euro ist wirklich ne, 327 waren es. Ich muss mal klein gucken, habe ich jetzt. Dass ich euch nichts Falsches sag. Moment mal, ich werde es gleich, genau, wir sind 332, ich komme da voll durcheinander. Ja. So, Moment, das werden wir gleich haben. Zum Glück ist immer alles schön da. 337 Euro hat es gekostet, so 337 Euro. Also egal, was ich von jetzt ab falsch sage, es sind 337 Euro gewesen, so. Habe auch ein Problem damit. So, und das ist wirklich extrem günstig für eine 505 Wattstunden Powerstation. Und das gibt es mehrere Tests, die bringt auch die Leistung. Das ist eine der besten Powerstations in diesem Segment überhaupt. Bringt, da haben selbst Experten auf YouTube haben gestaunt, wie effizient das Teil ist. Der Wahnsinn, sogar immer kritische der Inverter, der ja dann 220 Volt ausgibt, bis 500 Watt Geräte kann man anschließen, was ziemlich gut ist in dieser Preisklasse. Insgesamt sind es 6 USB-Anschlüsse, ein USB-C, ein USB-QC 3.0 und 4 weitere USB-Anschlüsse. Ein Zigarettenanzünderanschluss mit 10 Ampere und ein DC-Anschluss für einen normalen, für so einen 5,5 mm Stecker, ja, mit 6 Ampere, so dass man verschiedenste Geräte mit 12 Volt anschließen kann und eben über die USB-Schnittstelle 5 Volt Geräte und 220 Volt. Wunderbar, der Eingang von der Solarzelle auch hat wunderbar geklappt. Ich habe das momentan an der alten Solarzelle dran. Also die, wo ich auch vorher, was heißt alt, die, wo ich vorher mit der anderen Powerstation beziehungsweise der Solaranlage, die ich selbst zusammengebaut habe, dran hatte und funktioniert wunderbar. Mehr darüber aber in der Rios Wochensicht nächste Woche. Wie gesagt, da werde ich noch einige Tests damit machen. So, jetzt kommt es weiter. Ja, Apple kann ja immer gut austeilen, ne? Aber wir, ne? Die kriegen mal Wahrheiten ums Ohr geschlagen, dann ja, ist das Jammern gleich groß. Das, wie gesagt, das iPhone 14 ist vorgestellt worden. Ich will es diesmal erwähnen, weil wenn schon jemand von Apple so einen dummen Spruch loslässt, den ich schon lange nicht mehr gehört habe von einem CEO, dann muss man ganz klar sagen, dann kann man auch mal sowas erwähnen, der Fakt, dass die große Neuerung, ja, genannt Island, ein Trick von Android ist, der schon 7 Jahre alt ist, um das Punchhole hier zu also auszublenden, beziehungsweise eben zu verstecken, dass man das nicht so sieht. Also, das sieht man mal wieder, die sogenannte Innovation, da klaut Apple genauso von Android wie vielleicht auch umgekehrt es hin und wieder mal ist. Das wollen wir ja nicht verschweigen. Aber tja, auch Apple kocht nur mit warmem Wasser. Und in dem Fall ein 7 Jahre alter Trick von Android genommen, um dasselbe zu tun. Nicht schlecht, also gut, Apple. 7 Jahre hat's gedauert. Cool. Ja. Na gut, okay. Deswegen hat hier jetzt auch ZTE natürlich, ne? Ein bisschen getrollt, dieses Design vom, dieses Dynamic Island Design von Apple. Ja. Klar, warum auch nicht? Wer in den Wald hineinruft, oder wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus. Also, ja, so ein bisschen Spott und Häme für so einen billigen Trick kann man schon mal machen. Ne? One more thing. Ja, genau. Ja, wie immer. Gut, jetzt zu was Vernünftigen, nämlich ein Motorola Edge 30, Leute. Das Motorola Edge 30 Ultra ist jetzt offiziell, es ist da. Und es ist wirklich ein Hammergerät technisch. Da hat mich Motorola auch überrascht. Ich hatte ja schon letzte Woche was, glaube ich, das von diesem Fusion, Edge 30 Fusion berichtet. Es gibt mittlerweile sehr viele Edge 30 Modelle anscheinend. Und das Edge 30 Ultra, das kommt jetzt in Europa, ja, auf den Markt. Und das freut mich natürlich. Denn ich glaube, das ist eine Bereicherung. Insgesamt gesehen. Das Teil hat eine 200 Megapixel ISOCELL HP1 Kamera, ja, und so, eine sogenannte 16:1 Pixel Funktion, damit 12,5 Megapixel quasi ausgegeben werden können, ja, aber der Sensor kann auch 50 Megapixel Standbilder rausgeben, ja. Und es gibt auch eine Funktion mit 200 Megapixel Auflösung, ja, ein Foto zu machen. Unglaublich, das sind natürlich riesige Datenmengen, das ist ganz klar. Ich denke, im Normalfall reichen die 12,5 Megapixel deutlich, weil durch diese extrem hohe Ausgangsauflösung ist das Bild natürlich dann entsprechend gut. Ja. Dann ist noch ein 50 Megapixel Ultra-Weitwinkel Objektiv mit dran und eine 12 Megapixel Sony IMX663 Telefotolinse mit zweifach optischem Zoom. Schade, dass da nur zweifach Zoom ist. Das finde ich ein bisschen schade. Also dreifach wäre doch Minimum eigentlich gewesen, meiner Meinung nach. Vielleicht wollen die das Kameramodul halt besonders flach halten. Ich weiß nicht. Ist aber gar nicht besonders flach. Nämlich die 200 Megapixel Linse ist ziemlich groß, was mich natürlich sehr, sehr freut, da dann eben auch mehr Licht aufgenommen werden kann. Richtig gut. Das Display ist ein 6,67 Zoll FHD Plus P-OLED Screen mit 144 Hertz Refresh Rate. Ich glaube, das wussten wir auch schon von dem von dem Fusion heißt es, glaube ich, genau. Mit einer blindmachenden Helligkeit von 1250 Nits. Wer braucht denn sowas? Also wenn ich in die Sonne gucken will, dann weiß ich, wo die steht. Da brauche ich kein Smartphone dafür. Meine Güte, man kann es auch übertreiben. Aber okay, was soll's, man kann es ja runterregeln. Und da hält der Akku auch entsprechend länger. Verbaut ist eine Bratpfanne 8 Plus Gen 1 5G, natürlich, ne, also Snapdragon 8 Plus Gen 1. Das ist etwas, was mir weniger gut gefällt, aber ich hoffe, dass Motorola ein vernünftiges Kühlsystem hier integriert hat, damit das Teil einem nicht in den Händen schmilzt. 12 GB RAM also LPDDR5 RAM und Storage bis zu 512 GB. Das ist natürlich wunderschön. Also die technischen Daten begeistern natürlich hier. 4610 mAh Akku, 50 Watt Wireless Charging oder 125 Watt Turbo Power Wire Charging nennt sich das. Turbo Power Wire Charging. da könnte man ein Lied draus machen, ne? Teenage Mutant Hero Turtles, Turbo Power Wire Charging, also ich weiß nicht, ne? Könnte man mal probieren. Motorola gibt auch an, 12 Stunden Nutzungszeit für 7 Minuten am Ladekabel. Boah, da putzelt der Akku. Ich würde da lieber weniger heftig laden. Und immerhin, der Basispreis für das Gerät mit 12 GB RAM und 128 GB Storage, ich würde natürlich mehr Speicher vorziehen, aber immerhin, der Basispreis ist bei, und da muss man heute ja schon fast dazu sagen, nur 900 Euro. Also das heißt, unter dieser magischen Grenze, die ich da habe, ne, von 1000 Euro, ich hatte Schlimmeres vermutet. Ja, aber Motorola hat sich offenbar zusammengerissen und hat gesagt, okay, wir bleiben drunter und 900 Euro ist okay. Ich schätze mal, dass die 256 GB Version dann zwischen 950 und 999 Euro kostet. Schätze ich einfach mal, wobei ich hier jetzt eben keinen genauen Preis habe. Meiner Meinung nach coole Sache. Es ist eins von den Geräten, die für mich noch akzeptabel sind. Und von den technischen Daten her richtig gut. Wie das aussieht mit der Marke Motorola, muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich nicht genau. Früher hätte ich gesagt, Motorola ist gut. Aber Motorola ist ja auch jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in, also ist eigentlich nicht mehr Motorola, sondern nur der Name eigentlich, ja. Und dennoch muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren eigentlich nie große Probleme abgezeichnet bei den Geräten, sondern die waren eigentlich immer ganz, ganz bodenständig. Leider war immer etwas, hat immer etwas nicht gestimmt. Entweder waren die Daten zu schlecht, die technischen Daten zu schlecht oder die Preise viel zu hoch. Aber hier muss ich sagen, beim Motorola Edge 30 Ultra stimmt eigentlich, oder also stimmen die technischen Daten auf jeden Fall, die sind super. Und der Preis ist zwar nicht besonders gut, aber er ist akzeptabel. Und das ist für ein Markengerät eigentlich schon okay. Also da muss man sagen, Hut ab. Und ich würde schon sagen, das kann man sich mal angucken. Und genau das hat natürlich auch GSM Arena gesagt. Die haben hier einen ausführlichen Hands-on-Review gemacht, ja, mit diesem Gerät. Und geben da ihre Meinung zum Besten. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall mal durchlesen. Da sind auch ein paar Kamera-Samples drin. Ja, sogar tatsächlich 200 Megapixel Auflösung ist ja der Wahnsinn. Ich gucke mir das auch gerade hier mal an. Ich öffne das mal in einem neuen Tab. Oh ja, das ist eine heftige Ladezeit schon mal. Irre. Kann ich hier die Größe von dem Bild sehen? Das ist echt krass. Also ich habe zwar jetzt nicht hier die Größe vom Bild, aber die muss enorm sein, weil die Ladezeit ist ja relativ groß gewesen. Die Auflösung ist wirklich gut. Ja, ich sehe hier wirklich viele Details. Klar, die Artefakte sind natürlich vorhanden, weil man darf nicht vergessen, die Pixelzahl ist natürlich nicht alles, ja. Aber wenn ich das so vergleiche mit vielen anderen Fotos, muss ich sagen, ist es dann schon ziemlich cool, was die Auflösung hier betrifft. Also selbst weit entfernte Dinger kann man ohne Telefotolinse hier schön erkennen. Ja, also guckt euch mal das an. Es ist wirklich sehr interessant. Ich gucke mal gerade, ob ich hier irgendwie ein Bild von der Telefotolinse finde. Moment mal, hier könnte was sein. Ja, hier. Zweifach Telefotolinse, 12 Megapixel. Ja, okay, auch okay. Ja, doch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das Bild ohne Auflösung sieht man, ja. Also ohne Vergrößerung, okay. Ja, also ich finde es ganz okay. Also kann man echt nicht sagen. Und für den noch erschwinglichen Preis, ja, warum nicht, ne? Ja, dann gibt es auch noch das Fusion. Das ist jetzt auch offiziell. Und das, ja, Motorola Edge 30 Fusion nennt sich das. Es hat ein 144 Hz Display. Etwas kleiner mit 6,55 Zoll nur. Hat auch nur einen Snapdragon 888 Plus Chipsatz drin. Gibt es mit 8 oder 12 GB RAM und ebenfalls hier von 128 bis 200, bis 512 GB Storage. Also Speicherplatz haben die Geräte genug und ich finde, das ist eine gute Sache. Ich merke nämlich so den Trend, auch bei mir, dass ich wieder mehr Daten aufs Gerät schaufeln und nicht aus der Cloud benutze. Warum auch immer, ich kann es nicht genau sagen, woher das kommt, aber so dieser Trend momentan ist vorhanden. Bei mir könnte es daran liegen, dass ich immer mehr mit meinem privaten NAS-Server mache und dann eben die Daten vom Server auf das Handy lade bei Bedarf. Aber ansonsten weiß ich es natürlich auch nicht. Jedenfalls, solche Geräte mit so viel Speicher sind natürlich optimal für solche Dinger. Und dieses Motorola Edge, Moment mal, Fusion, das ist schon gar nicht, was das kostet. Moment, Moment, Moment. Wenn ich es euch sagen könnte, dann werde ich das jetzt gleich tun. Also rund 600 €, also ich denke mal 599 € wird es kosten. Und auch das muss ich sagen, ist für die technischen Daten eigentlich gut. Ja. Haut einem die technischen Daten hauen einen nicht um, vor allem nicht wegen dem Snapdragon 888 Prozessor. Aber ich denke, das ist hier auch eine verständliche Sache, dass natürlich nicht zu günstig ist. Und dann gibt es aber auch noch, wenn es das immer noch zu teuer ist, gibt es noch das Motorola Edge 30 Neo. Neo, ja, 6,28 Zoll. Für mich ist das schon wieder zu klein, aber es ist nur noch im Rahmen. Das gibt es mit 6 oder 8 GB RAM, mit einem Snapdragon 695 5G-Prozessor und ebenfalls mit bis zu, oder was ist ebenfalls, das gibt es mit bis zu 256 GB RAM. Und das ist auch die Version, die dann 8 GB RAM drin hat, 256 GB Storage meine ich natürlich. So. Und das gibt es für, also ab 370 €. Das ist doch ein gutes Ding, ne? Also hier muss ich sagen, hat diesmal Motorola nicht den Fehler gemacht, zu viel zu verlangen für das Gerät. Und ich meine, das könnte ein sehr interessantes Gerät werden, das bestimmt auch einige Leute wahrnehmen dann und vielleicht auch eins kaufen. Es könnte ein heißes Eisen sein, dieses Edge 30, in welcher Version auch immer, für Motorola. Das ist nicht schlecht. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht davon. Und dieses Fusion beispielsweise, das könnte so ein Gerät sein, dass das eventuell auch für mich interessant sein könnte. Ja, es ist nicht so gut ausgestattet wie das Edge 30 Ultra, aber immer noch gut genug. So dass man eben hier das zumindest mal in Betracht ziehen kann mit der Version mit 512 GB Storage, 12 GB RAM. Da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen von den Daten her. Klar, die Kameras sind da natürlich auch wieder etwas anders. Da gibt es eine 50-Megapixel-Kamera. 13 Megapixel Ultraweitwinkel und nur 2 Megapixel Tiefenkamera, also keine echte Kamera, sondern zur Tiefenmessung. Das heißt, das Kamera Array ist dann natürlich ganz, ganz anders, natürlich deutlich schlechter als bei dem Ultra, aber das 6,55 Zoll Display ist trotzdem richtig gut. Auch das ein POLED-Screen, ja, 144 Hertz, wie gesagt. Kann immer noch blind machen, ne? 1001, dann nichts. Gleich mal so auf ein Viertel runter regeln. Und wie gesagt, der Snapdragon 888 Plus, okay, ehrlich gesagt, Tests haben ja schon gezeigt, dass Snapdragon 8 Gen 1 ist also kaum schneller als der 888 und ja, entsprechend auch kaum schneller als der 888 Plus. Klar, bei dem Ultra ist natürlich ein 8 Plus Gen 1 eingebaut, ja, also da ist dann wiederum ein bisschen schneller, aber wisst ihr, das ist marginal. Also das ist so schnell wie ein MediaTek Dimensity 9000 Plus ist der auch nicht. Also da hätte schon ganz andere Prozessor reingemüsst, aber ich denke, für das Geld, was das dann kostet, ist es auch akzeptabel, dass ein Snapdragon 888 drin ist. Wie gesagt, rund 600 Euro für den Einstieg, das ist doch super. Ich weiß gar nicht, was man noch mehr will. Ja, was wollen wir? Lithium-Polymer-Akku, 4400 mAh. Tolle Sache. Cool. Gibt's nichts dran auszusetzen. Okay, dann, ich werde alles verlinken, dann könnt ihr das in den Shownotes nochmal sehen und die technischen Daten sind ziemlich umfangreich von den verschiedenen Modellen, könnt ihr euch durchklicken und dann entsprechend sehen. So, und jetzt komme ich zu einem Samsung Z Flip 4 Durability Test, den natürlich wieder Jerry Rick Everything, der Kanal, gemacht hat. Wunderbar. Ich habe noch gedacht, Mensch, traut er sich? Ja, natürlich traut er sich. Eins muss ich sagen, Respekt vor Jerry Rick Everything oder also vor dem Kanal, ja. Perfekt. Er hat wirklich keine Angst davor, irgendjemand auf die Füße zu treten. Und deswegen hat er genau das gemacht, was er immer macht. Er holt das Samsung, er holt ein Gerät raus und testet so, wie er das eben gewohnt ist. Und dann kommt eben halt auch mal raus, dass so ein Galaxy Z Flip 4, das ja nur die Kleinigkeit, ne, von mal gucken, 844 Euro in der kleinsten Version kostet. Ist das richtig? Ja, 879 bei 128 GB, 8 GB RAM, 256 GB, 8 GB RAM, 967 Euro. Ja, und die große Version, die scheint es bei uns gar nicht zu geben, die kostet 999 Dollar. In den USA allerdings, ne? Bei uns wäre das momentan wahrscheinlich so um die 1100. Ja, Mist-Euro ist natürlich jetzt zu abgewertet gegenüber dem Dollar. Das wird wieder eine teure Geschichte geben in Zukunft für elektronische Geräte. Na, ist schon Mist, wenn man Technik dritte Weltland ist. So, aber weiter geht's. Samsung Galaxy Z Flip 4. Ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Meinung. Ne? Ein Gerät, das man mit dem Fingernagel kaputt machen kann, ist für mich noch nicht mal 500 Euro wert. Also das würde ich mir nicht holen für 500 Euro. Und ich würde mir auch das Z Flip 4 deswegen nicht holen für 500 Euro. Auch nicht für 400 Euro. Für 300 Euro würde ich es wahrscheinlich nehmen, weil ich denke, okay, wenn es kaputt ist, hole ich mir ein neues. Aber er hat es natürlich getestet und wenn ihr immer noch der Meinung seid, ich tue da übertreiben, ja, dass es nicht stimmt, ja, und ja, der Rio, der redet gerne mal ein bisschen zu heftig und das stimmt so ja nicht, ne, also dann guckt euch das an auf dem Kanal und guckt euch mal das Video an, wenn ihr auch Jerry Rick Everything nicht traut und das nicht seht im Video. Wenn ihr das Gerät einrichtet, dann steht dort eine Warnung. Ich lese mal vor im Original. Pressing the screen or the front camera lens with a hard or sharp object, such as pen or fingernail, may cause damage such as scratches or dance. Also, wenn ihr auf den Bildschirm oder auf die Frontkamera Linse drückt mit einem harten Objekt wie ein Stift oder ein Fingernagel, kann dadurch Schäden wie Kratzer oder Dellen entstehen. Ja. Und auch bei diesem Flipphone ist es so, einmal mit dem Fingernagel drüber und ihr habt eine Delle drin im Display. Was ist das? Was ist das? Wisst ihr, ich bin ja Hightech-Fan. Aber wenn eine Technologie nicht bereit ist für den Verkauf, dann sollte man sie auch nicht verkaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Warum verkauft man sowas? Und dann sagen die Leute was von so China-Schrott und so weiter. Ja, was ist denn das? Was ist das? Ein Gerät für 900 Euro, was man mit dem Fingernagel einfach kaputt machen kann? Es darf doch wohl nicht wahr sein. Naja, okay, aber Jerry Rick Everything hat da natürlich jetzt gleich reingehauen, ne? Und hat da seinen Standardtest weitergemacht. Hat das Display getestet, es sind ja zwei Displays, außen ist es so ein Mini-Display, ganz kleines Display, ja. Und sieht da, das hat Gorilla Glass außen, ne? Also ganz normal wie immer, ab 7, ne? Stufe 7 gibt's Kratzer, dickere, ab Stufe 8, ne, so. Glaube ich, ist es immer, das ist ja irgendwie schon so sein Spruch da, ne? Bei 6 fängt's an. So, Entschuldigung, bei 6 fängt's an, bei 7 gibt's dickere Kratzer. Also das ist so das Normale, das ist eben Gorilla Glas. Wunderbar. So. Und dann wird das Display ingetestet. Und was sage ich? Bei 2 fängt's schon an. Ja, bei 2. Stufe 2 ist schon zerkratzt und Stufe 3 ist dann richtig, da werden schon Späne abgehobelt, ja. Das ist so lächerlich, das Display. Das ist, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ihr euch da fühlen würdet, wenn ihr so ein teures Gerät habt und dann habt ihr sofort einen Kratzer drin, ja. Also, das gibt's doch nicht. Also, meine Güte. Und dann wird es auch noch vermarktet, ne, für die besonders eleganten Damen, ne, mit den riesigen Fingernägeln in der Werbung, ganz klar, ne. Also, die würden sich bestimmt freuen dann, ne, wenn sie das Telefon schon gleich bei der ersten Benutzung, hier so Dellen mit dem Fingernagel reindrücken, super. Eieiei, okay, entsprechend ist es, dann hat es natürlich auch, Jerry Everything, hier dann, entsprechend lustig gemacht darüber. Übrigens, ziemlich starke Magneten, die da dran hängen. Und natürlich gibt es ja auch immer wieder dieser Test mit dem Feuerzeug. Den kann man natürlich wirklich als unsinnig bezeichnen, weil, ich meine, wer geht denn schon mit dem Feuerzeug dran und so heiß? Also ja, okay, ich meine, wenn man beim Grillen das Telefon nebendran liegt, neben einem Grill, ja, dann ist das möglicherweise ein Ding. Also das dann am besten nicht machen, weil hier hat das Display genau dasselbe Problem wie auch mit dem Kratzen. Das ist nämlich Plastik. Ja? Also das Display ist eine Plastikfolie, die da oben drauf ist und kein Glas. Auch wenn es immer wieder genannt wird Glas, nein, es ist eine Plastikfolie. So. Die schmilzt in Wärme. Und zwar brutal schmilzt die in Wärme. Ja. So brutal, dass man eben hier gleich gesehen hat, wie das Zeug wegbrennt. Die Pixel, die kommen erst gar nicht dazu, kaputt zu gehen übrigens, also das Display selbst. Normalerweise die AMOLED-Displays, ja, haben ja das Problem. Und wenn da zu große Hitze drauf kommt, also ja, mit dem Feuerzeug, wie gesagt, kann man drüber streiten, ob das sinnvoll ist, aber dann gibt es hier so einen hellen Punkt. Und der geht auch nicht mehr weg, der bleibt. Das Display ist kaputt. Ja, an der Stelle ist einfach ein Schaden. Aber dazu kommt es gar nicht erst, weil nämlich die obere Schicht von diesem Display, also das Plastik, bereits weggeschmolzen ist. Oder zu einem Klumpen geschmolzen ist, der dann natürlich noch viel schlimmer aussieht als so ein Fleck auf dem Display. Ja. Katastrophal, muss ich sagen. Katastrophal. Guckt euch das Video an, das ist verrückt. Wo es gut war, das könnt ihr kaum glauben, aber im Bandtest. Er hat es trotz aller Kraft nicht geschafft, das Display oder das Handy auseinanderzubrechen. Ja? So wie zum Beispiel beim OnePlus, das ist ganz leicht passiert. Nein, das geht hier nicht so einfach. Also da hat wirklich viel Gewalt angewendet und das Gerät hält, auch in die andere Richtung, ja, biegen, das ist ja das Problem. Aber irgendwie hat was geknackt. Also es hört sich nicht gut an, aber es funktionierte noch. Ja, nur zusammen machen konnte man es nicht mehr, weil es irgendwie verbogen ist. Die Scharniere offenbar innen drin, aber es funktioniert. Und damit hat er es natürlich technisch gesehen bestanden, diesen Durability-Test, was das Knicken betrifft. Aber, naja, was soll ich sagen? Total zerkratztes Display, Plastik abgebrannt vom Display, funktioniert aber noch. Gut, ein Pluspunkt, es funktioniert noch, auch wenn es aussieht wie der letzte Schrott. Ist immerhin schon mal was, ne? Könnte man ja sagen, besser so als andersrum. Sieht noch gut aus, ist aber schon kaputt gegangen. Ne? Aber trotzdem, Leute, ich weiß nicht. Also, das Set-Flip ist bei mir dann natürlich, eingegangen in die typische Rubrik bei diesen Flip-Phones. Gesehen, gelacht, gegangen. Okay, was haben wir denn noch? Das Xperia, Sony Xperia 5 Mark IV. Ja. Oh, ich muss mich noch ein bisschen ranhalten jetzt gerade. Ich sehe gerade, ich habe schon zu viel gequatscht. Also ganz kurz deswegen, Sony Xperia 5 Mark IV gab eine Umfrage. Was halten die Leute von dem Gerät? Würden sie es kaufen? Und wenn ja, oder wenn nein, warum nicht? Und die Frage war ganz einfach, will you buy a Sony Xperia 5 Mark IV? Und 49,82% haben gesagt, sie wünschen es sich, aber nicht zu diesem Preis. Und es ist genau das, was ich gesagt habe, Sony macht sich alles kaputt durch diese vollkommen utopischen Mondpreise, die sie für ihre Geräte verlangen. Wirklich extrem schade. Immerhin haben dann 19,85% gesagt, ja, sie werden es kaufen, sobald es verfügbar ist. Aber das muss man sagen, die absolute Mehrheit oder die große Mehrheit hat hier, fast absoluter Mehrheit gesagt, nein, nicht bei diesem Preis. 25,66% haben gesagt, nein, das ist nicht das richtige Gerät für mich. Und 4,67% haben gesagt, nein, sie bleiben bei ihrem Xperia 5 Mark III. Also es ist wirklich ein Drama, schade, schade, schade. Ich würde mir auch so gern ein Sony kaufen. Also ich gehöre definitiv auch zu der Sparte, die gesagt haben, I wish, but not at this price. Wirklich, wirklich schade. Okay, eben schon gesagt, Your Way ist wieder am Zurückkommen. Warum? Nicht nur wegen diesen Satellitentextnachrichten, die als erstes bei einem funktionierenden Handy integriert wurden, sondern auch, weil offenbar die US-Regierung vorbereitet, die Sanktionen gegen Huawei wieder aufzuheben, beziehungsweise es werden neue Gesetze erlassen, die eben amerikanischen Firmen wieder die normale Geschäftskontakte zu Huawei ermöglichen. Damit sieht es wohl so aus, als ob es in absehbarer Zukunft durchaus wieder normale Google Play Services, normales Android auf den Huawei-Geräten geben kann und dass Huawei auch wieder Prozessoren kaufen kann, ganz normale von MediaTek, von Qualcomm und so weiter und in ihre Geräte einbauen. Damit wäre natürlich ein riesiges Comeback möglich. Huawei könnte es schaffen, wenn also jetzt diese Sanktionen tatsächlich schnell aus dem Weg geräumt werden, dann könnte Huawei tatsächlich schnell wieder an die alte Stärke zurückkommen, denn hier hat Huawei immer noch einen guten Stand in China bis jetzt und wenn die jetzt hier wieder auf dem Weltmarkt Fuß fassen könnten, dann könnten die ganz schnell wieder zur Konkurrenz für Samsung werden. Ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Noch ist nichts in Stein gemeißelt, aber die Signale, die momentan aus dem Weißen Haus gesendet werden hinsichtlich Huawei, dürften darauf hindeuten, dass es wohl nicht mehr so lange dauern könnte, bis eben hier wieder tatsächlich Huawei mit amerikanischen Firmen Kooperationen machen könnten, Prozessoren kaufen können und so weiter. Das wäre mal eine coole Sache. Sony hat ein neues Gaming-Device angekündigt, und zwar gerade heute, jawohl. Sony Xperia Stream nennt sich das. Und das ist ein Zusatzgerät für das Sony Xperia One Mark IV, also das große Flaggschiff-Gerät von Sony. Das Teil hat ein Kühlsystem integriert, ja, in der Tat, denn das braucht man auch. Ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, von Usern, denen das Gerät sogar Schmerzen an den Händen bereitet hat, weil es über 60 Grad heiß wurde. Und noch einige andere Fälle, innerhalb von wenigen Minuten schaltet die Kamera ab, weil es überhitzt ist und so weiter. Trotzdem hat Sony am 22. August ein Software-Update gebracht, wo diese Probleme wohl zum größten Teil behoben sind. Und jetzt kommt speziell für Gamer ein Gerät heraus, was das Smartphone kühlt. Damit sind sie nicht die Ersten, aber die Ersten, die ein Dock daraus gemacht haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit diesem Dock wird nicht nur das Gerät gekühlt, sondern man hat hier einen Full-Size, also einen richtigen HDMI-Anschluss rangepackt, ein 3,5 mm Audio-Klinkensteckeranschluss, ein USB-C-Port und ein LAN-Port. Auch da habt ihr euch nicht verhört, ein LAN-Port, ihr könnt dort das Ethernet-Kabel von eurem Router direkt reinstecken, damit ihr maximale Geschwindigkeit erreichen könnt, also nur die geringste Latenz, die eben möglich ist, ja. Über Wireless gibt es ja immer ein bisschen mehr Latenzzeiten, und da habt ihr dann die Möglichkeit, das Maximale noch aus dem Gerät rauszuholen. Also tatsächlich ein guter Zusatzpack für Gamer. Und der Preis ist eigentlich auch noch überschaubar, muss ich sagen. Dieses Gerät, also der Hub mit Kühlung, für das Gerät kostet nur $160. Also das ist gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Ja. Ist auch noch interessant ist, für die Leute, die natürlich jetzt noch kein Sony Xperia 1 Mark IV haben, es gibt ein spezielles Bundle mit diesem Xperia Stream, so nennt sich eben dieses Kühlungsgerät oder Kühlungshub, zusätzlich, also ein Sony Xperia 1 Mark IV plus Xperia Stream, und das noch in einer Edition mit 16 GB RAM, 512 GB Speicher und 5000 mAh Akku. Also das ist ein echtes Gaming-Bundle mit ja, dem schnellsten, was Sony zu bieten hat. Es ist ein Snapdragon 8 Gen 1 und eben mit diesen großen Leistungsdaten mit Speicher noch und nöcher. Das heißt, hier wird das Maximale auch an Geschwindigkeit herausgeholt. 6,5 Zoll Display hat das Teil, ja, 120 Hertz OLED-Display. Und das Angebot ist sogar noch nicht mal so schlecht. Es ist zwar immer noch über dieser Schwelle von 1.000 Euro, die ich gesagt habe, aber es ist deutlich billiger als jetzt das Sony Xperia 1 normal war, noch vor kurzem. Denn dieses Bundle gibt es in Japan umgerechnet für $1,225. Wenn wir jetzt hier diese $160 abziehen, sind wir gerade noch knapp über $1,000, also knapp über dieser magischen Grenze. Und da muss ich sagen, für so ein Gaming-Bundle finde ich, ist das noch akzeptabel dann, ja. Also da kommen wir schon in Bereiche rein, wo man dann wieder schwach werden kann. Ja. Das ist richtig cool. Also das hat mich jetzt überrascht, und wie gesagt, es wurde heute angekündigt. Ich hoffe, dass es auch auf unseren Markt kommt. Aber ich befürchte, dass bei uns auch wieder ein bisschen mehr da drauf geschlagen wird vom Preis. So, jetzt komme ich dann mal zur App der Woche, und es war mal wieder nicht leicht, eine App der Woche zu finden diesmal. Tja, da habe ich heute ein Light Novel Spiel für euch gefunden. Light Novels sind ja die, ja, wenn man so will, die Vorlage oder viele Vorlagen für Manga und Animes, ja, in Romanform, wenn man so will. Bei uns würde man vielleicht Roman sagen. Light Novels sind aber ein bisschen mehr, und wenn die in Spiel umgesetzt werden, dann sind es sogenannte Visual Novels. Ja, und genau das ist Romanticholic. Ja, eine sehr, sehr schön durchdachte Geschichte. Da merkt man, dass das gleich Hand und Fuß hat, ja, von Anfang an. Ist in deutscher Sprache, also auf dem Bildschirm in deutscher Sprache. Und das ist schon selten genug. Die Story fasziniert, ist nicht überdreht bei den Visuals und hat eigentlich Suchtpotenzial. Also ich lese das in den Kommentaren öfters, in einem Spiel durchgespielt, ruckzuck, konnte nicht aufhören und so weiter und so weiter. Es ist so, dass es hier zwei Versionen gibt. Ja, das heißt, hier diese kostenlose Version ist mit Werbung, ja. Es gibt allerdings noch eine Version, die könnt ihr kaufen für 7,49 €. Die ist dann vollkommen ohne Werbung. Man muss hier nichts kaufen, um irgendwie weiterzukommen, ja, sondern man kann das komplett durchspielen und damit halt auch richtig erleben. Das finde ich sehr, sehr schön. Es macht Spaß. Wie kann man das Spiel einordnen? Visual Novel, klar, habe ich schon gesagt. Ich würde sagen, eine Dating-Romanze, Dating-Game, aber wie gesagt, nicht so überzogen. Und doch die Zeichnungen wunderschön, die Hauptcharaktere toll und verständlich. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib, wenn man für sowas mal empfänglich ist, ja, so, ja, romantische Stories halt, dann ist das wirklich eine tolle Sache. Hat mich übrigens diese Woche inspiriert, da kann ich euch ganz unabhängig jetzt von dieser App der Woche mal ein Anime empfehlen, das ist gerade bei Amazon in Prime Video kostenlos verfügbar. Das nennt sich Bloom into You. Bloom into You. Und das hat mich echt umgehauen. Auch das Soundtrack übrigens. Da läuft hier jetzt momentan bei mir in Dauerschleife und jedes Mal kriege ich noch Gänsehaut. Wahnsinn, coole Sache. Bloom into You ist wirklich eines der besten Animes in den letzten Jahren. Hat mich richtig umgehauen. Coole Geschichte. Manche finden es vielleicht langweilig, aber man muss halt in der Sache, sage ich mal, drinstecken. Das heißt, was heißt drinstecken? Das heißt, man muss sich für diese Themen interessieren. Romantische Liebesgeschichte, das muss man mögen natürlich. Wer das nicht mag, der wird es vielleicht nicht so toll finden. Aber guckt es euch mal an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Bloom into You. Und wenn auch das hier in eine ganz andere Richtung geht als Bloomy to You, ist es aber eben auch so ein Game, in das man sich richtig schön hineinversetzen kann und interagieren kann, so wie man das gerne hätte. Und nicht umsonst heißt es, hat das Spiel im Englischen einen Untertitel Dreamwalker. Die gibt's, wie gesagt, kostenlos im Play Store mit Werbung. Wenn ihr die werbefreie Version wollt, 7,49 € ebenfalls im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den Themen in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Und schon könnt ihr dann dort irgendwo aufklappen oder und dann habt ihr eben hier diese Infos. Dort findet ihr dann natürlich auch den Link zur App der Woche und zu vielen anderen Sachen, die ich eben jetzt erwähnt habe. Ganz genau. Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.